Ja, so ein Punkt, also ich fand die ganze allgemein theoretische Kontextualisierung dieser Zeichentheorie sehr aufschlussreich. Mir ist allerdings ein Punkt viel zu schnell gegangen, nämlich das ist das Kurzschließen dieser Theorie dann mit aktuellen Krisenreaktionen, weil ich glaube, da muss man noch eine ganz wichtige, also politisch ganz wichtige Verkehrung mit reinnehmen. Weil dieses Trennen zwischen dem Haushalt, der Offenheit und so weiter, der scheint ja in der Krise wegzufallen. Also das Spezifische an diesen krisenbezogenen Geldtheorien besteht auch darin, dass sie zum einen sowohl sagen, irgendwie, das ist das Geld ist Teil unseres nationalen Haushaltes. Und trotzdem gleichzeitig auch die Offenheit vermissen lassen und darüber reaktionär werden. Also ich hatte ja gerade in der Pause gefragt, ob das mit dem Falschgeld, ob das positiv gemeint ist. Und wenn das positiv gemeint ist, ist das doch ein sehr tolles Gegenstatement gegen diesen CSU-Generalsekretär, der sagt, bei der EZB sind alle Falschmünzer. Also die reaktionäre Implikation dieser Idee, das Geld ist nicht echt und das muss wieder echt werden, scheint mir in dieser Theorie nicht vorhanden zu sein, so wie du sie dargestellt hast. Und deswegen würde ich erstmal sagen, ist mir Derrida sehr sympathisch geworden dadurch. Das ist erstmal ein gutes Gegenmittel oder ein guter Hinweis von, die Geldtheorie muss nicht immer so reaktionär sein. Sie wird zwar sehr seltsam, also das Ganze, das passt sachlich nicht, hast du glaube ich sehr gut dargestellt, aber da gibt es ja noch Unterkategorien zur Unterscheidung und das scheint mir erstmal eine Variante, das Geld zu thematisieren zu sein, die dem Antisemitismus der Geldpolitik entgegenarbeitet, weil der Hass auf die Zirkulation ist ja ganz offensichtlich, hat keinen Platz, wenn es um ein Lob des Unechten geht. Und das fehlt mir, diese Differenzierung. Ja, also du hast recht, diese reaktionäre Inkarnation des Geldes, die fehlt bei dir. Da ist es genau die Umdrehung, das ist überschwängliche Sprechen über das Geld, demokratische Champagnerfröhlichkeit gelangt zu haben mit dem Geld, die da drin ist. Tritt dem Antisemitismus vordergründig entgegen. Was halt aber das Problem trotzdem auf allem, trotz allem noch drin ist, dass in diesem positiven Bezug auch das positive Moment auf den Vertrag gesetzt und auf das Überreden. Ja. Das ist da drinnen. Das ist unvermittelt drin und das passt irgendwie auch nicht zu dem Restlichen, was er sagt, zu kommen. Da geht auch zur Differenz und so weiter, aber es ist da drinnen. In der Form gibt es einen Übergang zu dem, was die Hermann genannt hat, über diesen Begriff, der dann bei dieser Derrida-Adeptin, bei dieser Gernalzig drin ist, die Theater nicht im Kopf, die dann halt spricht von unserer Verantwortung, unserer demokratischen Verantwortung und so weiter. Und dann kommt man auf diesen Zusammenhang mit unserem Geld. Aber ich würde recht geben, dass das, bei der ich da zumindest selbst, der es einfach schreiben lässt, so ist noch nicht der Fall ist. Und da werden wir auch beide übereinstimmen, glaube ich. Dass natürlich das politische Bezug auf andere Theorien hervorgehoben werden kann, aber die Problematik natürlich die allgemeine Gegenüberstellung ist und die Art und Weise, wie das man muss die Theorie deswegen nicht übernehmen, ja, aber man muss diesen Moment bemerken. Und dieses Ökonomistik- oder Ökonomik-Krematistik-Modell ist halt auch etwas, was so in der Form sehr spezifisch in Derrida oder in dieser Rezeption halt auch ist. Der allgemeine Zusammenhang weiter ist aber gut, ich stimme der Prozess zu. Ja, okay. Was willst du sagen, bitte? Naja, Christo, ein bisschen problematisch finde ich das, weil das bei dir so ein strategisches Moment ist, sozusagen. Ne? Aber ich denke irgendwie, was jetzt so den Antisemitismus angeht, da würde ich jetzt das tatsächlich sagen, wie der Gerd, dass das irgendwie vordergründig so ist, dass das jeder da sozusagen was entgegenhält oder so. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, so ein plumper Essentialismus in Bezug auf das Geld oder so. Und irgendwo so eine Totalfiktionalisierung, das gehört ja eigentlich zusammen. Und ich glaube, irgendwie dieses Zusammendenken sozusagen, Also das ist was, was sozusagen der Hintergrund sein muss, eben wie man dann den Antisemitismus überhaupt auch als ideologisches Phänomen sozusagen dann erklärt. Ich bin vorher draußen noch. Wenn ich verstanden habe, diese Gegenüberstellung, die wir auch immer reden, dass zwischen Eukos und diesem Grammatistik, da das Ganze komplett antisemitisch besetzt, ne? Also die Bereicherungssucht, ne? Auch an der Verschichtung der Klassen, und auch die Gleichsetzung zwischen der Grammatistik, Bereicherungssucht, wie du eben erklärt hast, das bedeutet, und eben dann, naja, den Weltjuden oder so, ne? Das ist jetzt auch nicht ganz, sozusagen, das vermeidbar, ne? Oder da stellst du dir dann die Tür offen, ne? Die da, die Tür kann da geöffnet werden. Also würde ich sagen, wenn man das so nicht einfach aufmacht. Ja, wobei, also wie gesagt, ich kann das jetzt nicht so linear sagen, aber in den Geldtheorien, die ich so kenne, kommt das aber über ein Nicht-Anerkennen, dieses, was glaube ich dann bei Derrida diese krematistische Offenheit heißt. Das zirkulieren lassen des Geldes ist ja etwas, was politisch verhindert werden soll in den Theorien. Also wenn die irgendwie komplett staatlich gedecktes Vollgeld, so nennen die das, fordern, solche Sachen. Da ist immer eine politische Maßnahme gegen diese eine Seite der Gegenüberstellung. Die soll überhaupt nicht in der Gesellschaft passieren. Dass sie tatsächlich immer passieren wird, weil irgendwie es ist ein Ausdruck objektiver Bedingungen, dass der zirkuliert, solange er überhaupt existiert. Ohne zirkulieren gibt es den auch im autoritärsten Staat nicht. Der Antisemitismus entsteht meines Erachtens in dem Moment, in dem dann versucht wird, das immer wieder automatisch passieren des Zirkulierens dinghaft personalisieren festzumachen. Und dieses Moment kann eigentlich nicht wirklich auftreten, wenn man sagt, lassen wir es doch zirkulieren. Wir loben das sogar. Wir sind für die Unechtheit des Geldes und wir sagen sogar, das Geld ist das. Also so scheint auch diese Theorie zu sein. Das ist keine gute Geldbestimmung, aber es ist ein anderes Verhalten zur Geldzirkulation als im Antisemitismus und in allen Geldtheorien, die versuchen, das Geld über den Staat national zu begründen und sowas. Also mir scheint es total plausibel, wenn du sagst, da kommt das bei der Vertrag wieder rein, aber da ist erstmal etwas Nichtvertragliches drin und das muss man, glaube ich, bemerken. Ja, das ist natürlich sehr widersprüchlich. Ja. Und sonst Zustimmung, also das ist keine Antisemitismus-Theorie, sondern es ist nur ein nicht antisemitisches Verhalten. So, nein. Punkt. Und dann, ja. Ich bin vorher draußen noch kurz gefragt worden, noch einmal diesen Krematistik-Ökonomik-Unterschied. Soll ich das noch einmal kurz darlegen, was damit gemeint ist? Also, vielleicht doppelt so. Die Unterscheidung gibt es bei Aristoteles in seiner. In der Politik. In der Politik, ja. Die gibt es bei Aristoteles und dann, also auch bei Aristoteles ist es nicht so, dass die Krematistik ganz allgemein nur das, wie haben Sie es genannt, dieses Geldhacken wäre oder so. Also er sagt, also die Ökonomik oder so, die braucht, aber auch die Hauswirtschaft braucht Güter, die sie nicht selbst herstellen kann und die müssen halt dann jeder dieses krematistische Moment irgendwie bekommen oder die kann man sich dann so dadurch aneignen. Gleichzeitig ist es immer ein Gräuel oder ganz abstrus oder unangenehm, dass was macht das Geld da eigentlich? Also das passt doch irgendwie überhaupt nicht oder diese kriminalistische Logik mit den Dingen zusammen, die wir, mit den Dingen, was sie selbst so sind und sie werden sie halt dann nach diesem bisschen naturalistischen Verständnis definiert. Und das kommt dann bei Marx in der Fußnote, wo er sagt: Ja, gut, Aristoteles hat keine völlige Wertbestimmung finden können, weil es eben keine völlige Geldzirkulation, keine freien Arbeitskräfte und so weiter, keinen Kapitalismus in der Form gegeben hat. Bei Derrida kommt diese Unterscheidung jetzt wieder in einer Form, die Aristoteles selbst nicht vorhersehen hat können, aber die auch allgemein gerade ziemlich gewagt ist, wenn man so will, indem man einfach jetzt die ökonomische Geschichte und mehr als die ökonomische Geschichte in Krematistik und Metaphysik aufteilt, also und Ökonomik, was dann gleichzeitig aber auch irgendwie Metaphysik sein soll, mit dem ausgreifenden Metaphysikbegriff, wo dann alles, was nicht Poststrukturalismus oder vielleicht Derrida ist, Metaphysik ist, und alles, was nicht subjektive Wertlehre und Preistheorie Ökonomik ist. Und da gibt es noch einen ganz speziellen Drive, dieser Krematistik-Begriff sozusagen. Den von der krematistischen Offenheit, die und dann ein anderes Wort für Differenz ist und so weiter. Ja, vielleicht noch zur Ergänzung. Also ich denke, wenn man das bei Aristoteles liest in der Politik, da ist schon im Grunde eine Kritik an dieser Selbstzweckhaftigkeit der bloßen Geldvermehrung enthalten. Im Unterschied eben zu dem, was er Ökonomiker nennt, das ist halt die auf Bedarfsdeckung oder Bedürfnisbefriedigung gerichtete hauswirtschaftliche Tätigkeit. Gut, das müsste man nochmal genauer anschauen. Das ist, es ist kein völliger Verunglück. Also, er sagt nicht, die Klimatistik müsste eigentlich weg. Ja, also, sie wird schon moralisch verurteilt. Ja, sie ist im Grunde moralisch verurteilt. Gut, das ist ein anderes Thema. Ja, los. Ja. Das vielleicht noch wichtig, dass der übergreifende Gesichtspunkt ja wohl der ist, dass es ihm um das Gelegen geht. Und das schließt ein, das rechte Maß und die richtigen Proportionen. Und Krematistik in dieser Offenheit und auch, überschreitet das eigentlich. Ja, dieses überschreitet die Grenzen und droht sie zu sprengen. Die Ahnung des schlechten Endlichen in der Geldfindung ist dabei als Todes schon da. Aber das ist jetzt eine andere Diskussion mit dem Leben, mit der Maßform, was das eigentlich heißt. Was das für richtig ist. Ja, gut. Zum Aristoteles. Also eigentlich den Unterschied möchte ich da noch hervorheben. Diese Hauswirtschaft, die der Aristoteles beschreibt, oder die antike Wirtschaft, die ging im Wesentlichen vom Landbau in die Gemeinschaft, also in die Hausgemeinschaft, bäuerlicher, vielleicht gab es da noch eine Hierarchie, oben drüber, die ein paar Tribute bezogen haben, aber das lief alles weitgehend nebeneinander. Also der eine Bauer, der andere Bauer oder der eine Dorfgemeinschaft und die andere Dorfgemeinschaft existierten weitgehend gegeneinander. Wenn man heutige Wirtschaftsgüter anschaut, findet man das immer noch, da besteht die Wirtschaft zum Beispiel aus nebeneinander existierenden Bäckereien. Ja? Und sonst das nächste. Und jene verkaufen das Brot an ihre Angestellten und die essen es dann auf. Ja? So sehen also moderne neoklassische Lehrbücher aus. So, was hier fehlt, ist, dass die verschiedenen Wirtschaftseinheiten untereinander durch Kauf- und Verkaufsprozesse quer in Beziehung treten, zum Beispiel durch die von konstanten Kapital, das ist bekannt, die eine wichtige Rolle spielt. Sobald das passiert, tritt nämlich der Antisemitismus auf, dass im Markt der eine einen Vorteil erzielen kann auf Kosten des anderen, indem der Preis sich ändert. Und dadurch entsteht ein Antagonismus, der bekannteste ist der Klassenantagonismus, den der Marxismus zum einzigen erklärt hat später, aber dadurch entsteht jeder Marktprozess beinhaltet einen Antagonismus und eine Situation gegenseitiger Frontstellung. Ja? Und das ist meiner Meinung nach also eine der wesentlichen Quellen der Aggressivität in unserer Gesellschaft. Und damit auch des Antisemitismus, ja? Der das dann personalisiert, immer in denen, der wir auf dem Markt gegenüberstehen. Und dann überhöht als Jude oder auch sonst was. Das ist. Hospital. Ach so. Aber das ist jetzt was ganz anderes, eine ganz andere Ebene. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe dir ja schon draußen gesagt, ich fand das Referat richtig klasse gehört. Und das muss auch unbedingt verschriftlicht werden. Was ich jetzt irgendwie vielleicht nicht verstanden habe oder vielleicht auch einfach zu wenig Kaffee und das hatte. Noch vor einer Stunde. Das betrifft eigentlich so dieses Problem, das in Bobbys Buch dann auch auftaucht, und zwar mit diesem methodologischen Individualismus und dem Ganzen. Und da ist es ja so, wie du das jetzt dargestellt hast, sozusagen, musstest du ja dann schon irgendwie auf so eine Bestimmung von Geld zurückgreifen, auch wenn du dann dieses Substanzmoment natürlich drin hattest und auch die historische Entwicklung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Trotzdem ist es dann natürlich schwierig sozusagen, das Ganze sozusagen, also was ist Geld oder so, selbst wenn du eine differenzierte Bestimmung von Geld hast, sozusagen darstellungsmäßig unterzubringen. Das darf dann natürlich wieder auch irgendwie Finanzkapital und Kredit und so weiter und so fort. Und ja, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt einfach irgendwie auf der Leitungsseite bin oder ob das tatsächlich ein Problem war oder ist. Jetzt in meiner Darstellung? Oder ja. Meinst du, Ich hätte das reproduziert, was Bobby metadromischer Individualismus nennt, oder was ist das hier? Ja, das ist klar. Also genau, und in welcher Form? Irgendwie hast du ja dann schon so irgendwie anbringen müssen, selbst wenn es dann historisch verflüssigt hat. Also ich frage dich das deswegen her, weil ich nämlich noch im Moment, woran ich arbeite, dasselbe Problem habe. Und da geht es mich jetzt natürlich interessieren, was du jetzt da dazu sagst. Was du ungefähr, was ich mache? Ungefähr, ich bin mir nicht sicher. Also, ich glaube nicht, dass wir es. Also wir müssen zu einer Bestimmung des Geldes kommen, also zu einer, also Marx macht doch eine Bestimmung des Geldes, die vielleicht defizitär ist und über die hinausgegangen werden muss, die vielleicht bis zu einem gewissen Grad methodologisch und individualistisch ist, was Bobby sagt. Aber gleichzeitig weiß ich nicht, also du müsstest mir sagen, welche Bestimmung von mir des Geldes du dich beziehst und dann kann man mal schauen, ob die, oder ist das Problem, dass das Wort Bestimmung selbst, also ich weiß nicht. Ja, das weiß ich eben auch nicht so genau, weil irgendwie, das ist natürlich schwierig, weil das war nämlich ein ziemlich kompaktes und ein Referat und ziemlich geballt halt. Ja, und darum weiß ich halt nicht, ob ich jetzt da... Ich habe da so verschiedene, mehr oder minder sich überlappende, aber von verschiedenen Blickwinkeln da auf den Gegenstand Geld schauen Definitionen gegeben, wie äußere Verselbstständigung bis innere Unselbstständigung, also von Marx kommt und dann ein paar andere, aber... Wir können das noch einmal der Reihe nach diskutieren, ob da irgendwo an diesen Bestimmungen ein Problem liegt. Ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht außerhalb dieser Runde machen soll. Das scheint jetzt etwas speziell zu sein und vor allem habe ich den Eindruck, dass weder die, was wieder noch so ganz genau weiß, was ich eigentlich fragen will, noch der ganz genau weiß, worauf bei ihm sie sich bezieht. Also das ist jetzt etwas schwierig da jetzt. Ich denke, ich muss das einfach noch einmal lesen. Ja, lesen Sie es nochmal und schreiben mal E-Mail. Würde ich auch vorschlagen, dass du das nochmal einguckst, ob du da irgendwo dann einhaken kannst. Und dann ist der Daniel dran. Also wo ich aufgehorcht habe, war, wo du am Anfang mal von einer relationalen Substanz oder einer relativen Substanz gesprochen hast. Und da kommt vielleicht noch so ein bisschen das Problem rein, weil ich würde sagen, Relationalität wäre tatsächlich eine immanente Kategorie und Substanz eine, die Totalität umfasst. Und da würde ich sagen, das wäre so gewissermaßen ein Widerspruch in sich, von einer relativen Substanz zu sprechen oder einer relationalen Substanz. Vielleicht kann man da mal ansetzen und vielleicht kannst du nochmal explizieren, wie du dir eine relationale Substanz vorstellst, oder eine relative Substanz. Willst du sich das direkt dazu kriegen? Nee, dann lass ihn erst mal kurz. Gut. Das war eine Bestimmung unter vielen, die ich da genannt habe, aber man muss sich ja überlegen, was die Wertform ist, und sie ist, wenn ich nichts sage, schon ein gesellschaftliches Verhältnis von individuellen Produzenten, die aber gleichzeitig vergesellschaftet sind. So. Und wenn man diesen Weg, wenn man das sozusagen als Grundbestimmung annimmt, dann als Grundbestimmung, sozusagen als höchsten Begriff, nur mehr Gesellschaft selbst ansetzen kann, die sich eben zweit fetischistisch. So, let's go. Dann würde ich meinen, dass man das mit einer anderen Begriff halt auch ausdrücken kann, als das, also wie Marx das ja auch macht, als gesellschaftliches Verhältnis von privaten Produzenten, die aber vergesellschaftet sind. Und das, wenn es nur um den Begriff geht, würde ich relational nennen, oder als relationale Bestimmung, wie Marx da einführt. So, aber in diesem Gepräge. Und das Komplexe oder die Problematik dabei ist eben das mit dem Begriff der Wertsubstanz zu denken auch, ne? Oder das, den Begriff der Wertsubstanz damit hinein zu bringen. Das ist ja genau das, was in Geld ohne Wert versucht wird, eben Wertsubstanz sozusagen, an der Wertsubstanz festzuhalten, aber gleichzeitig nicht an der individuellen Wertbestimmung durch das Geld sozusagen, ne? Also das beides zusammen sehen, das zusammenzubringen. Und das ist die reale Problematik, die hinter diesem Begriff. Gibt es noch wieder Worte dazu gesagt? Relational, hast du, glaube ich, gesagt. Ja, ich habe aber recht. Substanziell relationale Wertform, irgendwie so. Ja. Aber das reale Problem ist, glaube ich, das, was der Bobby da versucht zu lösen. Und ob man das jetzt dann relational nennt oder nicht, in einem bestimmten Zusammenhang, hängt dann von dem Zusammenhang ab, der Nominationszusammenhang ist, aber nicht vom Begriff. Das hilft so, wie ich das denn denke. damit sind wir aber doch, was wir gerade beschlossen haben, mit dem mythologischen Idealismus nicht weiterzumachen, aber ist das nicht genau das Problem? Also ist nicht erstmal die strukturalistische Zeichentheorie eine explizit nicht mythologisch individualistische Theorie, weil sie kein Anfang und kein Ende dieser ganzen Ketten hat. Und es gibt immer, also auch wenn die Theorie selbst unhistorisch wird, gibt es aber ein Nicht-Aufhören. Und das ist erstmal eine Denkweise oder eine Form, über Gesellschaft nachzudenken, die dem Individualismus entgeht. Und konsequenterweise gibt es am Ende ja auch kein Individuum mehr in dieser Theorie. Und das ist genau, glaube ich, also das hervorheben, dass es das auch gibt, dass es nicht nur diese individualistische Variante gibt, sondern dass es immer auch Denkformen gibt und Theorieportierungen, die versuchen, auf das unendlich sein wollen des Kapitals hinzuarbeiten, zu Nicht-Krisenzeiten. Und in der Krise stellen sie dann fest, naja, irgendwann hören diese ganzen Ketten ja dann doch mal auf. Aus irgendwelchen ganz komischen Gründen, obwohl niemand die Kette aufhören lassen wollte. Also dieser, und deswegen das erstmal als eine Theorie zu nehmen, die nicht eine Krisentheorie ist, oder eine Theorie, die einer Krise entspricht, sondern die Prosperität entspricht oder einen Prosperitätswunsch ausdrückt und damit dem Individualismus entgeht oder entgegenarbeitet, weil immer gesagt wird, nein, aber erst wenn es nicht mehr funktioniert, die Frage auftaucht, wo hat es aufgehört zu funktionieren? Also wer hat irgendwie die Kette unterbrochen, welcher böse Wille hat dafür gesorgt und so weiter? Also, das ist die Theorie des scheinbar noch vor sich hin florierenden Casino. Ja, oder aber eben, das ist ja früher, historisch früher. Also, Also, ich hatte mal, willst du gleich dazu? Meinst du zu Basten? Ja, ich habe noch drei Wortmeldungen und ja, doch, machen wir gleich vielleicht, wenn wir dazu was sagen. Okay, ja. Du hast recht, dass diese Kettenprinzipien unendlich weitergehen und die haben nichts zu tun. Da gibt es ja diesen Begriff der Kombinatorik, der strukturellen Kombinatorik, auf den es hinausläuft. Aber gleichzeitig, wenn man sich die historische Genese jetzt über die Saussure anschaut und mit dem Verhältnis zu subjektiven Wertlehren und dann, was bei mir jetzt ausgelassen worden ist, dann mit dem französischen Strukturalismus in den 50er-Jahren und dann über Althusser und dann mit dem Poststrukturalismus, was dann mit Derrida wiederkommt, dann möchte ich schon, jenseits davon, ob das jetzt Prosperitätstheorie zu bezeichnen ist, was auf anderer Ebene dann wäre, schon noch festhalten, dass da in diesem Strukturalismus doch immer dieses subjektive Moment mit drinnen ist. Und das ist das Wichtige daran auch. Dass sie, wenn sie entweder konkreter werden, aber irgendwie drückt sie es dann immer wieder aus und dann kommen sie jetzt recht wieder auf den Punkt. Dann bleibt es bei Saussure klar. Das ist in Althusser klar, wo man sonst anders kommt. Und das ist bei Derrida dann ganz schlagend, weil er das dann sozusagen im lachenden Gesicht dann auflöst. Ha, ha, ha, schaut sich das an, ich mach das. Ich mache das, worauf ich den Boden zurücksteckt, noch davor. Und zwar mit, ja, das wird wieder kein Gangster wahrscheinlich, aber nur so, dass das doch gern pointiert wird. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich was Sie hinausschieße oder was ich habe so viel Punkte im Kopf, die ich gerne bearbeiten würde. Ich teile deine Kritik am Poststrukturalismus ganz kurz. Zeichen, die Poststrukturalisten gehen immer weiter und sagen, es ist alles Zeichen. Es ist alles nur gegeneinander und es gibt im Prinzip kein. Also ich teile die Kritik, die du aufgeführt hast. Wo ich jetzt aber bei dir nochmal anschließen will, was ein ganz wichtiger Punkt ist, war, dass hier mit Saussure in Gesellschaft ganz anders gedacht wird, und zwar im Prozess. Ja, weg. Ich glaube, du hast gesagt, dass die Objektivität, dass das Saussure eher zum Subjektivismus steht und Objektivismus weglässt. Das glaube ich nicht. Ich glaube genau das Gegenteil. Er schafft es nämlich, dass er Objektivität oder Objektivismus in eine historische Bewegung hat. Das ist ein ganz wichtiges Element. So nehme ich zum Beispiel wahr, es bleibt ja nicht am Zeichen an sich, sondern es geht ja auch irgendwann über in die Kraft. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und soweit ich weiß, hat Saussure auch den Unterschied gemacht zwischen Long und Parole. Und dieser Verweis auf Long sagt natürlich, dass es eine Objektivität gibt, die sich über die Individualität hinaus entwickelt, und zwar in der historischen Bewegung. Das finde ich ein ganz wichtiges Element von Ihnen, die da rauskommt. Ja, das war eigentlich so. Also ich... Ja, ich darf keine Antwort mehr. Ja, ja, ja. Der Witz bei Saussure, glaube ich, ist genau dieses Verhältnis von, was er Long und Parole nennt, also das sprachliche System, das Sprechen, und dass es und dass es als Objektivismus und Subjektivismus wiederkehrt, dass bei ihm eben genau, und das sagt er auch so explizit, dass es nicht um eine historische Theorie gehen kann, die diese zwei zusammenführt und diese zwei ineinander gibt in einem gewissen Zirkel, damit die ja dann auch eine Gesellschaftstheorie ist, sondern dass die zu trennen sind und notwendigerweise zu trennen sind, immer zu trennen sind, sonst kann man nicht arbeiten, also sonst kann man nicht Theorie machen. So. Und deswegen ist die Historizität schon mal gleich draußen. Und dann hängt es in der Luft, wie sich das reproduziert. Dazu kommt immer wieder ein Absatz oder immer wieder was. Aber das habe ich dann eben in einem kurzen Zitat aufgeführt. Dann kommt sowas wie, wie nennt man das, Konvention, soziale Zusammenkunft. Also das sind sehr nichtssagende leere Begriffe, die man auf dieser Ebene dann, auf der abstrakten Ebene vielleicht auch verwenden kann, wenn sie in ein richtiges gesellschaftstheoretisches Gepräge eingerahmt sind. Aber ich gebe dir recht, und ich glaube, jetzt war auch mal sozusagen da, das, worauf man ganz im Referat hinaus wollte, man kann die Begriffe Subjektivismus und Objektivismus, wie man sie wenn nicht einfach so auseinander dividieren. Die sind immer, die gehören in Ideologien immer zusammen, aber man muss wie in anderen Zusammenhängen, also mit anderen Spurenelementen jeweils. Und in der Saussure auf einer gewissen Ebene ist der Objektivismus viel stärker da, oder was zum Beispiel Long heißt und so weiter und so fort, auf einer anderen Ebene, die damit zusammenhängt, wie reproduziert es sich und auch was da ganz essentiell ist, was ist das Verhältnis zur Realität, ist der Subjektivismus sehr stark, ist der mit drinnen, weil es sowas wie Referenz oder Referenz auf außersprachliche Realität nicht mehr gibt oder in der Form nicht mehr gibt, weil die immer so auch schon in dem typischen Gegensatz zwischen was ja dann auch irgendwie metaphysische Theorien nennt, mit so einer Art Namenstheorie der Sprache, wie er das nennt, gleichsetzt, die meint irgendwie da das Signifikant oder die Bezeichnung hat wirklich etwas mit dem Ding an sich zu tun oder sei so ganz früher göttlich irgendwie dafür da und auch mit diesen ganzen abstrusen Theorien über den Ursprung der Sprache, die es da bis ins 1800 gegeben, was eine Ursprache gegeben hätte. Und das kommt bei Benjamin sogar die muss, ja, und die muss man rekonstruieren und dann hätte man eigentlich die Bedeutung der Menschheit, also gibt es ganz absurde Sachen dazu. Okay, das wehrt sich natürlich und das sagt sie gut so, aber das kommt dann halt in einem falschen Gegensatz zu sich. Das ist jetzt ganz. Ja, du ziehst dir bei, ich muss ein bisschen noch. Also. Was ist da? Ja, ich wollte sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe, Georg, aber was für mich schon auch ein bisschen so ein Problem war, da haben wir dann auch so drüber diskutiert, mit diesem methodologischen Individualismus. Also, ich kenne mich jetzt irgendwie in so VWL-Theorie nicht so gut aus, mehr, aber mir kommt es schon so vor, dass der Bobby da was Richtiges sagt in Bezug auf die VWL. Das setze ich jetzt einfach mal so. Ich glaube aber, dass sich dieser Fetischismus, also so das mit dem Subjekt, Objekt und dass also Menschen einen Zusammenhang herstellen, der sich ihnen gegenüber verselbstständigt, in der Theorie selber niederschlägt. Und das ist halt dann so der Punkt, wo es eben so diese Differenz gibt zwischen Handlungstheorien und Strukturtheorien. Und das denke ich, also sozusagen, anders ausgedrückt, dass sozusagen es auch Zugriffe auf das falsche Ganze gibt, ohne dass das jetzt unmittelbar gleich irgendwo sozusagen handlungstheoretisch oder sonst wie formuliert ist oder in so einer Robinsonade im Grunde genommen, ein Robinson mit einem anderen oder irgend sowas. Und da glaube ich halt, oft ist es so, und es scheint mir auch beim Saussure, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so zu sein, dass dann oft, es ist ja dann auch beim Althusser zum Beispiel so, einerseits haben wir dann da so diese Struktur, dann kommt aber das mit diesen Gramsci, diesen Kämpfen und Gegenkämpfen mit rein, und dann ist da doch wieder ein ganz dickes, subjektives Moment drin, und wo oft das eine in dem anderen ist. Also in einem derselben Theorie oft. Das hat der Bobby übrigens auch geschrieben in diesem Theorieartikel da in dem. Und das hat er von mir. Und das wollte ich jetzt halt bloß sagen, weil irgendwie das mit dem methodologischen Individualismus, das ist übrigens auch was in der feministischen Theorie jetzt auftaucht, dass die feministische Theorie nämlich so einen methodologischen Individualismus drauf hält. Also irgendwo ist das sozusagen, liegt ein bisschen so in der Luft, ne? Also das bloß mal so gesagt. Ja, also, es ist notiert, dass das von dir kommt. Genau, nein, was, Was du jetzt sagst, ist ja genau, also du hast jetzt Struktur- und Handlungstheorie genannt. Das ist das gleiche Problem, bis zum gewissen Grad auf Soziologie verschoben. Einfach. Oder ein ähnliches Problem, ja, das da gibt, auf die Soziologie verschoben sozusagen. Ja. Also mit bestimmt mit gewissen, mit gar anderer Fokussierung, weil das Strukturalismus hat ja auch nicht zurückgeht, kann man das an diesen Theorien jetzt unbedingt aufs Geld bezogen, aber auf andere Dinge bezogen, auf Gesellschaftsbegriffe, wie sie dort auch darlegen. Und was das Problem vielleicht ist, oder auch diese vielleicht eine gewisse Verwirrung zwischen Subjektivismus und Objektivismus auslöst, ist halt das, dass man zu keiner genauen, also wenn ich bei den ganz plumpen Theorien oder bei den ganz abstrusen nicht zu einer genauen Bestimmung kommen kann, dann einfach. Das ist halt eben, und das habe ich ja versucht, irgendwie darzustellen. Muss schon ja auch noch genauer passieren. Zu einer genauen dialektischen Bestimmung kommen. Ja. Dass es keinen Subjektivismus ohne objektivistische Momente geben kann und keinen Objektivismus ohne subjektivistische Momente. Aber wenn die sich so ergeben, dass das dann immer in gewissen Problemformationen ist, die eine gewisse theoretische Spannung ausdrücken, Äquivokationen, gewisse, also dass das in der Theorie immer ausdrücken muss, in gewissen theoretischen Bewegungen, die man aufzeigen kann. Das kann man machen mit Theoriekritik. Theoriekritik dann eigentlich so. Ich kann sagen, das ist auch für dich noch lang, das ist nämlich erst noch der Angehörige. Also ich finde es auch wichtig, das Moment mitzunehmen, irgendwie in dieser strukturalistischen, selbstprozessierenden Theorie auch ja der Ausgangspunkt tatsächlich sowas wie ein Subjektivismus ist, im Sinne des methodologischen Individualismus, zu dem Kommentar. Das Zweite, also nochmal zu dieser relationalen Substanz, das ist halt schon so ein Ding, weil... Also wenn du da von einem Verhältnis sprichst, im Sinne von Privatarbeit, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Verhältnis zur Gesamtarbeit, ist es ja sozusagen ein Verhältnis, was den Substanzbegriff nicht unbedingt affiziert oder berührt. Weil der Substanzbegriff beinhaltet ja quasi dieses Verhältnis von privat verausgabter Arbeit, die dann sozusagen auf der Zirkulation gesamtgesellschaftlich realisiert wird. Deswegen bin ich nicht so ganz mir im Klaren, was du mit dieser Relationalität meinst. Also wo sozusagen kommt diese Verhältnisbestimmung auf der Ebene des Substanzbegriffs selbst rein, weil das ein Klassenverhältnis wissen wir ja, ist ja nicht. Also was für ein Verhältnis ist es dann sozusagen auf der Ebene des Substanzbegriffs, was du da geltend machen willst? Weil ich würde sagen, also eine relationale Bestimmung ist sozusagen auf der Erscheinungsebene etwas, wo wirklich mit methodologischem Individualismus zusammenhängt, während sozusagen der Substanzbegriff für mich dann eher eine übergreifende Totalitätsbestimmung wäre. Und das sozusagen zusammenzupacken, scheint mir so ein bisschen schwierig zu sein dann. Willst du mir dazu jetzt was sagen oder sowas mal zu stehen lassen? Ja, lass das noch mal zu stehen. Das ist eine schwierige Sache, ich kann das nicht so. Ja, okay, lass es jetzt mal so stehen. Kein Problem, du kannst dort gelegentlich drauf zurückkommen. Ja, könnte es aber endlich die letzte. Ja, nur eine ganz kurze Bemerkung zu Roswitas Punkt und zu deinem, mit dem, das kommt in jeder Theorie vor, mit dem Subjektiven und Objektiven und dem Strukturhandlung. Es kommt nicht nur in der Theorie vor, sondern ich glaube, man kann über die VWL, also kann man sagen, dass die ganze Bemühung um die richtigen Kategorien für eine staatliche Geldpolitik das Ziel haben, den Individualismus möglich zu machen. Also die versuchen ja zu sagen, man muss überhaupt nicht gesellschaftlich intervenieren, außer in der Geldmengensteuerung. Das ist das zentrale Moment, wo sie sagen, da muss man die Gesellschaft beeinflussen. Und damit haben sie eine Handlungsidee, die auf viel allgemeinerer Ebene funktioniert als jedes einzelne individuelle Handeln, weil nur durch die richtige Geldpolitik, durch die Substanz des Werts erhalten und so weiter, gibt es hinterher die Möglichkeit des praktischen Individualismus, also des in Freiheit Waren tauschen und produzieren. Deswegen ist es nicht nur ein Reflex in der Theorie, sondern glaube ich tatsächlich in der VWL ist das praktische Programm des 20. Jahrhunderts gewesen. Ja. Darf ich noch schnell was sagen? Ja, nachdem das jetzt die letzte Bemerkung war, hast du jetzt die allerletzte. Also ich glaube, er schließt das jetzt mit dieser Steuerproblematik, die du da jetzt ansprichst mit dem Staat und so. Also das, so viel ich da mitgekriegt habe, ist es aber trotzdem das theoretische Fundament. Scheint mir aber trotzdem von der VWL her doch irgendwo so dieser methodologische Individualismus zu sein, also auch so in dieser Klassik, die aber mehr und mehr, soweit ich da informiert bin, da jegliche Substanz rausgestrichen hat. Und im Grunde genommen basiert es aber darauf, Und das ist dann natürlich, da geht es dann um so Zirkulationsgeschichten. Also was noch einmal zur Frage, welche Rolle spielt dann da der Staat? Und insofern irgendwie denke ich, dass das dann mit dem methodologischen Individualismus dann doch irgendwie hinhaut. Auch wenn es irgendwo sozusagen, wenn man dann immer bemüht ist, sozusagen das von oben her, ne, also so immanent zu handeln. Weil du sagst ja selber, das ist das praktische Anliegen. Mhm. Ne? Ja. Schön. Dann brechen wir das jetzt hier ab.